oard.de, one every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge. Spätestens seitdem HTC damals, was sie ja leider nicht mehr haben, ihr Widget unter Android unter HTC Sense hatten, Today in History, beziehungsweise heute in der Geschichte, bin ich ein totaler Fan von diesen Widgets, beziehungsweise Apps, Geschichtskalender, was ist heute passiert vor 100 Jahren, 200 Jahren, 300 Jahren, 400 Jahren. Ihr versteht, was ich meine. Eine dieser Apps, die das macht, die greifst du übrigens auf Wikipedia zu, ist die App Geschichtskalender, die kostenlos ist und darum soll es heute gehen. Technische Daten, erforderliche Android-Versionsnummer 4.0.3 oder höher, aktuelle Versionsnummer App 3.7.4, In-App-Käufe 99 Cent bis 2,59 Euro pro Artikel. Ich bin persönlich noch gar nicht dahin gekommen, dass ich den In-App-Kauf tätigen müsste. Ich weiß nicht, wofür ganz genau. Ihre heute in der Geschichte App auf Android. Die Features der App sind folgende. Eine Menge von Daten. Die App nutzt nur die meisten up-to-datierte Geschichte, Fakten aus Wikipedia unter der CC BY-SA 3.0 Lizenz. Mehrere Sprachen zur Auswahl wählen Sie aus mehr als über 50 Sprachen, also Deutsch ist zum Beispiel dabei. Es gibt einen Offline-Modus. Sehr cool. Es gibt ein Widget mit historischen Fakten des Tages. Finde ich sehr cool. Die Agenda für Ihre Lieblingsereignisse, Tablet-Support, einfach und schnell. Es ist schnell, das muss man wirklich sagen. Ihr startet sie, ihr stellt irgendwie halt auf Deutsch ein und dann habt ihr irgendwie erstmal den Infoüberblick und ihr habt besondere Daten am heutigen Tag vor, entsprechend in der Geschichte, wer an dem Tag gestorben ist, wer geboren ist und so weiter und so fort. Da einfach mal durchzublättern ab und zu finde ich persönlich wirklich immer, ja, finde ich sehr nett. Ich mag das. Download-Empfehlung meinerseits für die App Geschichtskalender. Links natürlich wie immer in den Channel zur heutigen Folge 1042, 1042, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.